Und der Max ganz locker mit ner Windel lacht an mir vorbei. Im Arm hat er einen weißen Hasen. Aus dem Mund da hängt ihm ein Nuckelflaschen. Zwei Frauen unterhalten sich und nicken, lachen. Der Mann ist schwanger, ich kann's einfach immer noch nicht fassen. Max ist schwanger, pfeifen Damen vom Dach. Sein Leben ist versaut und sein Liebesleben liegt flach. Max ist schwanger, sieht schon sein Bauch. Er ist im fünften Monat wie seine Frau auch. Max ist schwanger. Ich ruf sofort den Robert an, weil der Robert mir bestimmt die Geschichte erzählen kann. Ja, am Anfang war's noch harmlos, lacht er aus dem Handy. Doch inzwischen ist seine Frau schon völlig am Ende. Erst ist ihm nur der Bauch gewachsen und der Hintern hätte nicht mehr in die Jeans gepassen. Dann braucht er jetzt auch noch einen BH als Östrogenüberschuss. Die Diagnose ist klar. Schwanger, pfeifen Daumen vom Dach. Sein Leben ist versaut und sein Liebesleben liegt flach. Max ist schwanger, sieht schon sein Bauch. Er ist im fünften Monat wie seine Frau auch. Max ist schwanger. Max ist schwanger. Inzwischen schläft er nachts zum Test im Maxi-Cosi und lässt sich nur noch füttern von der Oma Rosi. Fährt mit dem Kinderwagen auf der Rodelbahn, weil dem TÜV vertrauen kann ja wirklich jedermann. Seine Frau gibt ihm morgens in den Kindergarten, er kann schon seinen Namen mit Buntstiften malen. Schwanger wie Max kann keine Frau nicht sein, drum lasst es euch zum letzten Mal sein, das ist mit der Fortpflanzung sein. Max ist schwanger, pfeifen Daumen vom Dach. Sein Leben ist versaut und sein Liebesleben liegt flach. Max ist schwanger, sieht schon sein Bauch. Er ist im fünften Monat wie seine Frau auch. Max ist schwanger. Max ist schwanger. Max ist schwanger. Max ist schwanger.